Folge 69. Kopfhörerpflicht. Das Vorwort. Guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, Leute da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Langeweile-Podcasts. Weißt du, was das Schönste ist am Langeweile-Podcast, Thorsten? Erzähl. Ich hab ohne Witz. Du hast richtig Bock, oder? Ja, nein. Ich merk's gerade jetzt schon. Wollen wir nochmal? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, also, wenn du anfängst, hier so gute Laune-mäßig rumzusingen. Nee, aber das ist, erzähl. Ich finde, das Schöne am Langeweile-Podcast ist, das ist unser Podcast. Hier kommt nicht irgendwie noch ein CVD, noch irgendwie eine Intendantin auf einmal an und sagt, das könnt ihr aber so nicht machen. Nein, ich steig ein in diesen Podcast, wie ich es für richtig empfinde. Und dann kann ich auch einfach mal mit irgendeinem Guten-Morgen-Lied anfangen, was ich mir vor 2 Sekunden ausgedacht habe und was nicht mehr Sinn ergibt. Weil es ist egal, weil es ist unser Podcast. Können das machen. Ja, das stimmt. Und weißt du was noch, also ich weiß nicht, muss ich dich jetzt ab sofort siezen? Oder müssen wir uns jetzt ab sofort siezen, weil wir sind jetzt berühmt. Wir sind jetzt, was verpasst oder was? Ja, wir sind doch jetzt mega berühmt hier, wir sind doch jetzt hier in der Mats, was auch immer. Da haben wir aber letzte Woche schon drüber geredet, Thorsten. Ja, aber ich glaube, du hast gerade mega den, also hast du irgendwie Ja, das ist halt, ich habe so viel Drogen auch zwischendurch genommen und war voll auf den ganzen Rockstar-Partys und Potsdam-Events. Also, das war schon, ich weiß es nicht so richtig. Bist du in so einem Loop drin oder was? Jetzt jede Woche vom Neuen, ey, Leute, wir sind in der Mats. Und wir wissen nicht mal, ob es Mats oder Mats heißt. Naja, also die Mats wurde ja eingestellt, dieses eine Satire-amerikanische Magazin. Das gibt's jetzt irgendwie nicht mehr. Da wollte ich letztens bin ich auf diesen Trip gekommen, dass ich dachte, okay, das kaufe ich mir jetzt auch mal. Und dann habe ich gelesen, da gibt es nicht mehr. Fuck, ey. Wäre ich mal früher drauf gekommen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, Jona, worum geht's denn heute in unserer Podcast-Folge? Du hast keine Ahnung, worum du reden willst. Also ich kann erstmal sagen, heute war ein richtig teurer Tag, weil ich bin, also ich habe gerade kein Monatsticket, deswegen auch immer Bahncard bezahlen. Du wohnst ja immer noch in Leipzig, ne? Ich wohne immer noch in Leipzig, ja. Das Gute an Leipzig ist ja, dass die Bahn per se nicht funktioniert. Also die Ticketautomaten in der Bahn, die gehen in, und das ist nicht übertrieben, ich sag mal so 40% aller Fälle, steht da Störung, machen Sie bitte ein Foto davon, dann kommen Sie glimpflich weg und müssen nichts bezahlen, wenn irgendwie ein Kontrolleur kommt, so. Und das passiert halt meistens. Heute hatte ich leider Pech, musste 5 € insgesamt bezahlen, hin und zurück. Bin ich gefahren, da habe ich mir sehr viel Kaffee gekauft und, was man vielleicht auch ein bisschen merkt, und ich habe meine Bachelorarbeit fertig. Dup, dup, dup, dup. Nicht schlecht, also. Ja. Und dann bin ich in die Stadt gefahren. Aber was heißt denn fertig? Also abgegeben jetzt schon? Abgegeben, oder? Auch schon rausgemailt, einfach rausgeballert als PDF. So, und dann bin ich in die Stadt gefahren, deswegen nämlich, weil ich sie ausdrucken wollte. Und stellt sich heraus, das ist ganz schön teuer. Das ist sehr, sehr teuer. Wenn du sie dir binden lässt, oder wie? Ja, halt, also so, ich habe Riegelbindung oder sowas. Ich bin reingekommen in den Laden, habe gesagt, ich hätte gerne halt die Bachelorarbeit in so einer Riegelbindung. Und dann haben wir das erstmal gemeinsam gegoogelt, weil sie nicht wusste, was eine Riegelbindung ist. Und da hat sich halt am Ende herausgestellt, okay, es ist eine ganz normale Ringelbindung. Und dann haben wir das gebunden gemeinsam, das Papier hergestellt und... Habt ihr auch die Bäume dafür gepflanzt? Wir haben die Bäume gepflanzt, Bäume gefällt, abgeschmörgelt, ne, mit sehr dünnen, muss es ja richtig so, weißt du, Papier ist ja einfach nur ein Baum, ne? Du weißt nicht so richtig, wie Papier hergestellt wird, oder? Keine Ahnung, ohne Scheiß, aber es ist ja Baum, so. Ja, es ist Baum. Aber du kannst doch nicht einfach einen Baum nehmen und den extrem dünn hobeln und dann hast du Papier auf einmal, so funktioniert das doch nicht. Ja, da kommt noch ein bisschen Wasser dazu und die Späne werden dann zusammengepresst und so und dann hast du irgendwann das ist, Wasser. Du musst, du musst einfach nur irgendwas nehmen aus der Natur, das dünn schneiden oder keine Ahnung, irgendwas damit ist erstmal in Form bringen, dann nimmst du es und packst es in irgendeine Lösung und dann kommt ein Produkt dabei heraus. Das ist wirklich in 90% der Dinge ist genau das der Fall irgendwie, habe ich das Gefühl. Naja. Warum machen wir dann nicht irgendwie sowas? Naja, die Lösungen sind ja meistens geheim. Hm. Ja. Die kannst du nicht einfach so bei Amazon Prime bestellen, das funktioniert nicht. Auf jeden Fall habe ich 118 Euro ausgegeben. Bitte was, was, 118 was? Euro, ja. Und ich fühle mich gerade auch ein bisschen über den Tisch gezogen, weil sie meint halt, ja, das wird ungefähr so 118 Euro kosten. Und dann habe ich gesagt oder gefragt so, ja, das ist ganz schön teuer, aber bei den anderen Druckerläden wird es vermutlich nicht viel billiger, oder? Und sie dann halt, nee, natürlich nicht. Als ob die mir das auch sagen würde freiwillig. Also, wie naiv bin ich denn bitte? Aber dann war meine Faulheit halt auch einfach wieder viel zu groß, weil ich hatte dann auch keinen Bock, irgendwie jetzt zum nächsten Druckerladen zu gehen. Und dann da fragen wir ja, wie sind da die Preise? Und dann musst du es jedes Mal nochmal neu erklären, was deine Bachelorarbeit genau, wie viele Seiten das hat und so. Und musst den USB-Stick wieder den geben. Und es dauert alles. Und am Ende kommst du dann doch wieder bei diesen Eindruckerladen hin und sagst, ja, ich habe alles jetzt gecheckt in Leipzig, die sind wirklich der billigste. Und also es sind 3 Exemplare, muss man vielleicht auch dazu sagen, ne? Also es ist jetzt nicht für ein Exemplar, sondern für 3. Aber 118 Euro ist schon... Wie viele Seiten hast du denn insgesamt geschrieben? 150 also, Seiten sind das. kein Scheiß. Wie viele Seiten hast du? Es sind 150 Seiten. Da gibt es ja noch Anhang und sowas, ne? Deswegen. Ach so. Ja. Also die ganzen Transkripte oder was? Ich habe Interviews geführt und das hast du ja alles hinten dran geballert. Codesystem, okay. Du kennst es. Und wie viel wäre die Bachelorarbeit jetzt wirklich, also... Wie viele Seiten sind das dann? 30, 40, 50? 60. Ach, doch so viel? Ja, doch. Ja, also auch ein paar Bilder. aber auch ein bisschen was geschrieben tatsächlich, ja. Na gut, alles klar. Ich war gerade mal, jetzt wo du gesagt hast, das ist so teuer, auf ja. www.studentendruckportal.de. Ah, jetzt erzähl keinen Scheiß, ey. So, und ich habe mal eingegeben, ich habe hochwertigeres Papier genommen. Ja. Du möchtest ja nur ein Exemplar haben und dann eine Gesamtseitenanzahl von 150 eingegeben. Ja. Ganz normal DIN A4 und dann mit so einem Ring-Scheiß drum, wie du es vielleicht von College-Blöcken kennst. Ja, genau so, das habe ich auch. 22 Euro inklusive Lieferung. Fuck, ey. Du hast 100 Euro wahrscheinlich zu, also du, sagen wir so, du hast mindestens 50 Euro zu viel bezahlt. Mindestens. Ja. Haben die das mit Blattgold irgendwie oder auf Blattgold gedruckt oder was? Naja, also es hat eine Prägung vorne. Och Mann, ey, ich bin auch einfach ein Lappen. Was gibt's denn für, ist vielleicht auch für mich mal interessant, welche Voraussetzungen gibt denn die Uni vor? Also es nur, dass es quasi Ringelbindung und beidseitig gedruckt, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so interessant. Ja, guck mal, da hast du 75 Seiten ja sogar nur. Hä? Ach so. Also ja. Blätter. Nee, das ist bei diesen Online-Rechnern, ich habe da auch geguckt, das ist ganz komisch. Naja, sonst habe ich jetzt hier noch Windows neu installiert, so einige Sachen sind passiert heute. Jetzt hast du das mit dem Windows so runtergekehrt, was hast du mit Windows gemacht? Ja, neu installiert, schön. Warum? alles rausgebuttert, auf irgendwelche USB-Sticks drauf. Und dann den ganzen Scheiß nochmal neu installiert. Ich hatte auch, habe ich in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich riesen Update-Probleme habe. Ich krieg's einfach nicht hin, abzudaten. Immer bei 60% sagt er, nope, nicht mit mir. Und dann wird alles wieder zurückgesetzt. Jedes Mal. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Deswegen, ey, jetzt ist die Bachelorarbeit fertig, so, dann sind jetzt auch. Also da ist das schon mal durch und dann dachte ich, okay, jetzt nächster Step, mache ich den PC mal neu, damit ich jetzt endlich mal die neuen Updates drauf habe, die Windows-Updates, ne? Wer mag sie nicht? Und weißt du, was das Geilste ist, Jona, wenn du so einen neuen, schnieken PC hast, also gefühlt neuen PC, der so richtig gut funktioniert. Super schnell jetzt. Ja, ey, weißt du, was du damit richtig gut machen kannst? Du kannst richtig gut deinen Freunden schreiben, dass du jetzt den Langeweile-Podcast hörst. Ja, dann mach ich das doch jetzt mal. Und dass du den auch abonnierst, ja, weil das ist nämlich so ein, weil wir nämlich so zwei coole Typen sind. Und dann, dass du dich jetzt auf jeden Fall auch zurücklehnen kannst und einfach mal die Maschinen ja für dich arbeiten lassen kannst. Und dann geht's los und wir steigen ein ins erste Kapitel des Langeweile-Podcasts. Kapitel 1. Kartoffelpizza. Warum bist du denn so gut gelaunt, wenn du das Kapitel sagst? Ich habe heute richtig Bock, gegen den Strom zu schwimmen einfach. Ich denke mir die ganze Zeit, ey, ich kann machen, was ich will. Es ist egal. So. Also ich kann auch einfach das Kapitel einfach mal ein bisschen grumpy und irgendwie einfach mal anders ansagen. Man muss nicht immer so, Kapitel 1, Kartoffelpizza. Nein. Auch einfach mal irgendwie jetzt, einfach mal was anders machen. Du musst es nicht besser machen, du musst es einfach nur anders machen. Das reicht meistens schon. Ja gut, alles klar. Ich hatte am Wochenende echt viel was irgendwie passiert ist. Ich würde es ein bisschen ordnen gerne. Und anfangen würde ich, ich war schon wieder auf der Lage live, Lage der Nation live, diesmal in Münster. Oh! Ja, ja, Überraschung. Lokalzeit Münsterland. Ja, genau. Mein Lieblings-Lokaljournalismus-Magazin. Nee, ich hatte mir wieder Lage der Nation angehört. Das ist eigentlich ein, also mit einer der Podcasts, die ich am meisten so verfolge, beziehungsweise wo ich am intensivsten zuhöre, weil das halbwegs mäßig ja noch das Gehirn da so beansprucht werden muss. Ne? Ja, genau, ganz schrecklich. Ja. Und dann bin ich mit meiner Freundin da hingegangen und dann saß vor uns, saßen ein Junge und ein Mädchen. Und das war schon ein bisschen awkward, weil ich glaube, die waren da, ich sag mal so, auf dem dritten oder vierten Date zusammen. Auf dem Lage der Nation Podcast. Über Tinder treffen? Hey, was machen wir denn so, wenn wir uns das erste Mal sehen? Ja, ich habe da noch diese Tickets für die Lage der Nation Live-Podcast. Ja, ja, cool, bin ich dabei. Ich weiß nicht, also meine Freundin, die wusste auch nicht so richtig Bescheid, aber... Ey, aber wenn du auf ein Date, also wenn dein Date sagt, ja, da bin ich dabei, da würde ich auch gerne hin zu dem Lage der Nation Live-Podcast, dann ist ja eigentlich schon mal, also schon mal ein schöner Grundstein gelegt, oder? Ja, also ich glaube nicht, dass es das erste Date war. Ich glaube ja, auch einfach viertes Date auch? Oder so, ich will so drittes oder viertes Date, weil ich kann es mir schlecht vorstellen, dass jemand sagt, ja, ich habe noch Karten für Lage der Nation live oder Podcast live hören. Hast du da nicht Bock drauf? Das ist so, ja, so abwegig irgendwie. Aber na, die saßen auf jeden Fall vor uns und dann kam halt so ein bisschen so der Fremdscham oder Dingsbums oder so. Oh, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Der Typ hat sich dann auf jeden Fall das Handy von ihr genommen und dann hat die ihm so ein bisschen Bilder gezeigt. Und dann sind die stumpf ihre komplette Bilder bei ihrem iPhone dann da durchgegangen. Und ich denke mir so, wenn ich meiner Freundin auf meinem dritten, vierten oder auch ersten Date mein Handy und die Fotos gezeigt hätte, die da so durchlaufen, ich glaube, die wäre direkt weggegangen. So viel scheiß Nacktfotos und sowas. Bist du so ein Nacktfototyp? Ja, nicht von mir, aber von irgendwelchen scheiß Gruppen. Von Gruppen? Dann, in was für ja, Gruppen? Von, ja, so wir kriegen Gruppensex? Ja, so Gruppensex, genau, nein. Du kennst das doch, wenn du irgendwelche Scheißbilder bei WhatsApp oder sowas kriegst oder so ganz lustige Schlümpfe in der Familiengruppe oder so, wo dann herzlichen Glückwunsch dir gegeben wird oder von deiner Tante. Alles Gute zu Ostern. Wünsch dir deine beste Tante. So, Gummo. Und darunter dann, genau, Gummo. Aber nee, auf jeden Fall, der ist ja dann die ganze Zeit durchgegangen und die war wohl letztes Jahr in Norwegen. Und so wie sie rausgestellt hat, wahrscheinlich Studentin, also Auslandssemester. Haben die diesen Podcast zufällig? Sind das die Leute? Ist das nee, Vanessa das ist ja Schweden. Frank? Ach, das ist ja Schweden. Komm, ist doch das Unscheiß. Norwegen und Schweden ist für mich ein und dasselbe. Sind beide nördlich, ja, doch. Also, es ist wirklich für mich, ich mache da keinen Unterschied. Ja, aber es war richtig awkward, weil der Typ ist dann halt durch ihre ganzen Bilder durchgegangen und die hatte dann halt einfach auch mal so 18 Duck-Selfie-Fotos von sich gemacht. Und so im Ding so, oh, das sieht ja schön aus, oh, das sieht ja auch cool aus. Und dann, das einzig Schlimmste war dann, sind sie ein bisschen so quasi chronologisch zurückgegangen, so an den Anfang vom Auslandsjahr. Und da hat man gesehen, dass sie sich nicht so viel geschminkt hatte. Aber als sie da auf dem Day saß, da war sie halt übertrieben geschminkt. Also wirklich so ein Zentimeter Schminke war mit Sicherheit da drauf. Und der Typ guckt so, also man hat es einfach richtig so an dem Blick gesehen oder an der Gestik, weil er nicht wusste, wer die Person auf dem Foto ist. Dann so, ist das deine Mutter? Das ist, nee, so, ach ja, genau. Und dann so, oh ja, genau. Und dann hat er sich, das war die beste Ausrede überhaupt, die er auf jeden Fall so unter dieser Drucksituation dann rausgeben konnte. Ah ja, du bist das, ne? Ich hab dich erst gar nicht erkannt. Die Haare sind ja noch ganz anders. Und ich nur so. Ja, mit Sicherheit. Wie krass war sie denn geschminkt? Weil ich hab vorhin auch in der Bahn ein Mädel gesehen, die war auch geschminkt und die hatte so extrem lange Wimpern. Ich dachte erst, das wären ihre Haare, weil die einfach so, die hingen fast runter, also vom Augenlid runter. Die war einfach so lang. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch nicht diese. Unscheiß, wenn sich Mädels diese Fingernägel ranklippen, diese Fake-Fingernägel, was ist denn da los? Ja, das bei diesen ganzen Beauty-Sachen, da bin ich wirklich auch völlig, also vollkommen raus. Ich kann da wirklich überhaupt ist nichts zu sagen. Bei so einem Live-Podcast, ne? Ja. Ist das da eigentlich wie im Kino? Also, dass es da auch so No-Gos gibt, wenn jetzt irgendjemand tuschelt, dass du dann so pssst. Das ist nicht die Bibliothek. Nö, das ist, wie soll man das denn vergleichen? Ich würde sagen, wie so eine Lesung, oder? Also die Leute, die unterhalten sich auf jeden Fall zwischendurch nicht. Die flüstern, wenn dann maximal. Aber bei der Größe, ich glaube, da waren, 700, 800 Leute irgendwie da. Da ist irgendwo immer ein bisschen Geräuschkulisse, aber ich meine, das ist ja kein, also der Podcast, der ist jetzt nicht so ernst, dass du da sitzen musst und wirklich, sobald eine Stecknadel fällt, dass jemand sagt, ey, du Hurensohn, sei mal leise. Ja. Das ist eher nicht so, das ist schon eher eine lockere Atmosphäre, muss ich zugeben, irgendwie. Und die zwei, die es ja machen, Philipp und der Banse, die sind ja auch ziemlich locker eigentlich, was das angeht. Aber, nee, nicht so ernst irgendwie. Weil du eben meintest mit WhatsApp-Gruppen und so, da ist mir auch eingefallen, mein Vater hat jetzt, also wir haben auch so eine Familien-WhatsApp-Gruppe, mein Vater hat jetzt auch WhatsApp, ne? Also oder er hat generell hat er jetzt auch ein Smartphone, hat er irgendwie günstig abgekauft von Kollegen. Und jetzt ist er auch in dieser WhatsApp-Familiengruppe. Und da hatten wir halt so einen Chatverlauf und meine Schwester hat irgendwas gepostet, irgendwas, wo sie war mit ihren Hunden und irgend so ein Lauf, wo sie gemeinsam mit ihren Hunden irgendwie so ein Wettrennen, so ein Marathon hatte oder sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann hat halt mein Bruder reingeschrieben, hey, schick doch mal ein Video davon. Und plötzlich schickt einfach mein Vater so ein WhatsApp-Video, also der halt überhaupt nicht angesprochen war, schickt dann einfach so ein Video, wie er ist, wie er in sein Büro geht und umherwandert und schickt es ab und fragt dann halt einfach so, ja, hier ist das Video, aber wieso? Das ist einfach nicht gecheckt. Ich dachte, das wäre ein sehr guter Satire-Moment deines Vaters gewesen, aber. Nee, er ist einfach komplett neu in dieser Szene. Oh Gott, herzliches Beileid. Zum Glück bist du nicht zu Hause, ey. Ja. Ich hatte das, als meine Eltern, vor 3 oder 4 Jahren, sich ein Smartphone, also jeder eins, gekauft haben, da musste mein Bruder denen alles erklären, wie das denn abläuft. Ich war zum Glück nicht da. Ich glaube, ich war da. Nee, stimmt, genau. Ich war da in Amerika zu der Zeit und mein Bruder musste da wirklich zu. Also der hat mich angerufen und meinte so, alter Schwede, das ist so dämlich. Ich komme damit nicht klar. Ich schaff das nicht. Naja, aber alte Menschen, aber kommt dein Vater denn jetzt damit klar oder geht's? Nee, er kommt einfach nicht damit. Das lässt ihn nicht mehr locker. Der kommt dann nicht mehr klar mit. Das ist zu viel. Pass auf, irgendwann entdeckt er dann die Emojis und dann geht's richtig ab. Dann geht's, geht's richtig rund, ja. Weißt du, was auch rund ist? Hau raus. Eine Pizza. Eine Pizza. Ich habe letztens Pizza gegessen. Wolltest du darauf anspielen? Ja, ich. Stimmt. Das kam. Ich wollte nicht, dass es in Vergessenheit gelangt. Stimmt. Also, Kartoffelpizza. Habe ich gegessen. Ich habe eine Kartoffelpizza gegessen. Darüber will ich aber eigentlich gar nicht reden, aber es ist so der Aufhänger. Wir haben so ein. Ich habe mir so eine Gutschein-App runtergeladen. Und dann war ich Pizza essen. Zusammen mit meiner Freundin irgendwie so 40 Zentimeter Pizza für 7 Euro oder sowas. Sehr groß, auch gar nicht so eklig. Und da habe ich mir halt so eine Kartoffelpizza geholt. Die war sehr kartoffelig. Das war irgendwie eher wie so ein Auflauf. Also ich habe mir halt gedacht, okay, das ist einfach mal was Neues ausprobieren. Einfach mal irgendwas Verrücktes machen. Aber am Ende hat es halt so geschmeckt, wie es auch klingt. Also waren halt Kartoffeln drauf. Ich weiß auch nicht. Okay, das hätte ich nämlich wissen gerne wollen. Waren da Kartoffeln drauf oder war der Teich so aus Kartoffeln geformt? What the fuck? Alter, du Schwein. Nein, der Teig war doch nicht aus Kartoffeln. Da waren Kartoffeln drauf. Also ganz normale Speisekartoffeln und dann halt gebraten. Also fast Bratkartoffeln. Naja, auf jeden Fall. Holt mich jetzt nicht so richtig ab, muss ich zugeben. Nee, hat mich auch nicht so krass abgeholt. Auf jeden Fall haben wir die dann bezahlt und, also beziehungsweise die Getränke bezahlt. Das andere hatten wir schon vorher über diese Coupon-App bezahlt per PayPal. Und genau, da hat er halt Tschüss gesagt, so der Typ, der uns da bedient hat. Und dann habe ich so innerhalb von einer Viertelmillisekunde irgendwie einfach so nach so einem Bon gegriffen, der da auf dem Tisch war. Weil ich halt dachte, das ist mein Bon, so, also den hat er da wohl liegen gelassen von der Pizza, so, und dann nimmt man den ja mit, damit die da nicht den ganzen Müll haben. Dann bin ich rausgegangen und während ich rausgegangen bin, habe ich schon so gedacht, irgendwas, ich glaube nicht, dass das mein Bon war. Und dann, wo ich dann draußen war, habe ich gemerkt, das war der Hausbon. Also da waren noch die ganzen Bestellungen drauf von dem, also die er gerade reingeholt hat, von den ganzen Gästen, die da waren, die er halt später dann wieder abkassieren muss. Weißt du, was ich meine? Ach, der hat sich quasi aufgeschrieben, das nee, und das haben sie bestellt, oder? Genau, so, und dann kriegt er halt so einen Bon und dann steht das da nochmal drauf, damit er später dann diesen Bon nehmen kann und zu den jeweiligen Gästen gehen kann und sagen, hey, sie hatten doch das und das und das okay, und das. Ja. So, und das habe ich halt einfach geklaut. Und dann habe ich richtige Schweißausbrüche und Panik bekommen und bin dann immer schneller und schneller weggerannt dann einfach. Oh, warum bist du nicht wieder zurück und hast einfach gesagt, tut mir leid, habe ich auch so mitgenommen. Ja, weil mir das so unangenehm war, weil erst habe ich halt auch gezögert und dann war ich schon so, weiß nicht, 100 Meter weg und dann meine Freundin halt auch, ja, geh halt wieder zurück. Aber das wollte ich dann auch nicht, das war mir zu unangenehm. Ich kann was, jetzt nicht, was, unter was für ein... Was für einen Druck, künstlichen Druck stehst du denn? Ja, also, ich kann doch jetzt nicht dann diesen Bong nehmen, den ich offensichtlich geklaut habe und dann einfach geklaut. Wieder... Naja, ich habe den ja schon geklaut und dann auch nochmal überlegt, bringe ich den zurück oder nicht und habe mich für Nein entschieden. Also war das offiziell gestohlen. Jona, so langsam wird mir klar, wie du 118 Euro für so ein fucking Dingsums ausgeben ich konntest. Ich habe mich komplett über den Tisch gezogen. Du hast halt, ja, okay, dann machen wir das jetzt halt so. Anstatt einfach das mal... Das ist wirklich so. Warum bist du nicht so eiskalt und machst einfach die App, irgendeine App, ist egal, App oder irgendeine Website auf, wo dann steht, ey, ich krieg's hier für 22, was ist das für ein scheiß Preis? Ach, du kennst mich doch, Thorsten, sowas kann ich nicht. Ich krieg das nicht ja, hin. Das, ey, es erfordert schon Überwindung, überhaupt in den Laden reinzugehen, wenn dann so viele Menschen rumlungern. Und dann musst du dich da irgendwie durchwuseln und so. Ich krieg super schnell irgendwelche Angstattacken dann, wenn ich mit Menschen rede. Das kann magst du es, fremde Leute anzurufen? Nein. Warte mal. Also stell dir vor, du musst irgendwie... Ich bin gerade kurz triggert. Nein. Ja, du oder kannst du, oder was ist das für ein Beispiel? Irgendwie Versicherungssachen oder sowas. Du musst irgendwie was regeln oder was wissen. E-Mail. Und wenn das nicht geht, noch eine E-Mail. Ja, einfach unscheiß. Ich hatte letztens, brauchte ich meine Versicherungsnummer, weil ich die nicht mehr wusste. Und ich hätte einfach durchrufen können und kurz fragen können, hey, sag mir mal bitte meine Versicherungsnummer. Aber ich habe den eine Mail geschrieben, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ich will aber auch nicht mit Leuten irgendwie telefonieren. Das ist auch mir zu umständlich irgendwie. Ist alles wieder gut? Was? Ist alles wieder gut? Ja. Okay, dann nochmal zurück zu deiner Kartoffelpizza. Hat der Typ dann, also hat das jetzt irgendwie eine Auswirkung gehabt auf den Typen? Ich weiß es nicht. Also hat er dafür irgendwie weniger Geld irgendwie bekommen oder ist dem was dann... Bestimmt. Der wurde bestimmt gefeuert jetzt. Aber hey, du musstest wenigstens dein geklautes Stück Papier nicht zurückbringen müssen. Ich will dir nochmal, wenn wir gerade schon so bei so awkward Situationen sind. Apropos Dummheit. Also, ich bin ja umgezogen zu meiner Freundin hin, schon ein bisschen länger her. Mhm. Und ich hatte noch in der Wohnung, wo ich vorher war, so ein paar Sachen in meinem Keller liegen. Oder in deren Keller liegen. So, und die habe ich halt nicht rausgenommen, habe halt gesagt, ja, hole ich später irgendwann. Reden wir jetzt über die Wohnung in Leipzig oder in Salzgitter? Genau, in Leipzig auch. Die war auch in Leipzig, genau so. Also es war auch nur 10 Kilometer entfernt, so, ne? Und dann habe ich halt jetzt noch mal eine Nachricht bekommen gehabt, dass ich die doch jetzt mal abholen soll und die bei mir verstauen soll. Und habe ich dann auch gemacht, also bin dann halt geantwortet, bin rübergefahren, rübergegangen, habe ja kein Auto oder sowas, und habe die Sachen da abgeholt und das war halt recht viel, also es waren so ein paar Musiksachen, das war so ein Speaker, hier so eine Musikbox, ein E-Piano, ein paar Schuhe, also ganz viel, viele Scheiße und auch ein Abi-Anzug und dann habe ich halt alles so versucht, zu schleppen, so alles irgendwie auf meine Hand zu nehmen. Der Abi-Anzug ging aber nicht mehr. Bist du echt zu Fuß? Ich bin echt zu Fuß, ja. Und hab die ganze Scheiße mitgeschleppt. So, das nicht war super. Ein Koffer oder sowas dabei? Nein. Er hat auch gar nicht reingepasst. Es hat Rucksack? Alles in meinen Arm. Es war zu viel. So. Und dann kam halt noch dieser Abi-Anzug dazu. Und wir wussten halt nicht, wohin damit. Da habe ich gesagt, okay, häng den Abi-Anzug einfach hinten in meine Kapuze so dran. So, weißt du, der hat ja auch so ein, der hatte so einen Haken. Halt ganz normal so ein Kleiderbügel, ne? So. Ein Kleiderbügel, ja. Genau, so, und dann konnte man hier hinten ranhängen. Und das habe ich so, also da habe ich halt gesagt, dass mich das stranguliert. So, was meinst du, was das für ein Gewicht ist? Also, sorry. Ja, das hat mich, also das hat tatsächlich meinen Hals so ein bisschen abgeklemmt und mich so stranguliert. Und das habe ich da halt auch kommuniziert und dann hinterhergeschoben, ich find's aber ganz geil. Weil ich dachte, das wäre irgendwie lustig und witty und cool und so, als wäre ich Conan O'Brien oder sowas. Aber es war einfach nur weird und unangenehm. Und dann bin ich beschämt und stranguliert mit meinem Abi-Anzug aus der Wohnung gegangen. Und nach Hause durch den Park. Ach stopp, hast du das zu der Frau gesagt, oder wie? Ich hab das zu dem Mädel gesagt, ja, die da die ganze Zeit neben mir war. Es war peinlich. Jona, die kleine devote Stute, ey. Ja, ey. Das ist mein Ding. Und wie lange musstest du dann laufen? Ich musste, also normalerweise ist es so ein 10 Minuten Spaziergang. Das waren dann eher so 15 mit Extremschmerzen, weil auch der Abi, okay, weil der Abi-Anzug unten, also das war so ein ganzes, das war halt so verpackt, ne? Und unten waren auch noch Schuhe drin, was ich nicht wusste. Und die Schuhe haben die ganze Zeit immer und immer wieder gegen meinen Waden gehauen. Und weißt du, du kriegst es hin irgendwie, wenn du, keine Ahnung, 20 Mal, wenn dir jemand gegen den Arm boxt, ist es noch nicht schlimm. Aber wenn der das 50 oder 100 Mal macht, dann tut es irgendwann einfach weh. So, und ich konnte irgendwann fast nicht mehr weitertragen. Also, es hat wirklich geschmerzt. Jetzt weißt du ungefähr, wie sich Pferde fühlen, oder nicht? Wie sind Pferde? Weil die immer so einen Schlag bekommen an der Seite, ne? Ja, keine Ahnung, weil die immer was ziehen müssen, auch immer Gewicht haben. Und wenn es nicht schnell genug ist, dann... Ja. Ja, ja, stimmt. Das ist aber auch... Ist das Tierquälerei? Ich weiß nicht. Pferde können das ab anscheinend. Was ich letztens gelesen habe, ist, was auch so ein bisschen... bist du schon mal einem Pferd in real life begegnet? Nee. Nicht mal irgendwie so auf dem Bauernhof oder sonst wo? Ich glaube... Also ich habe schon mal ein Pferd gesehen. So, ich bin nicht komplett behindert, Thorsten. Hast du schon mal eins gestreichelt? Wobei, komplett behinderte Menschen haben vermutlich öfters Pferde gesehen. Das ist wieder das Gute beim Langeweile-Podcast. Hier kann uns keiner verbieten, was wir sagen. Ist alles easy. Also, Reittherapie ist nicht zu unterschätzen. Tiere haben so einen guten Einfluss. Wundervoll. Hast du schon mal ein Pferd gestreichelt? Ich weiß es nicht ganz genau. Bestimmt habe ich, also wenn ich jetzt irgendwie, also wenn ich jetzt drauf wetten müsste, hätte ich bestimmt schon mal ein Pferd gestreichelt, ja. Aber ich weiß nicht mehr wann und wo. Dann kannst du dir jetzt ziemlich dumm vorkommen, weil die Pferde, die spüren nämlich nichts quasi auf dem Kopf. Also wenn du die am Kopf irgendwie berührst oder streichelst oder sowas, die haben da keine Gefühlsnerven. Okay. Da ist nichts bei denen übrig. Deswegen ist es ja meistens immer so, dass denn die Reiterinnen oder Reiter dann quasi die Mähne ja so, so bürsten und das richtig quasi in Anführungsstrichen rabiat machen, aber die Pferde spüren halt nichts davon. Und wenn du jetzt da hingehst und dann das Pferd so ganz liebevoll, oh, hast du gut gemacht, und dann so streichelst auf die Nase, dann kriegt es halt nichts mit. Das also guckt dich dann nur doof an. Also draufhauen oder was? Das ist jetzt die Alternative. Ja, so eher so auf dem Rücken und so. Auf dem Rücken, Seite und so, da spürst du was, das Pferd. Oder wusste ich nicht, weiß nicht. Bist du so ein Pferdekenner oder was? Habe ich letztens irgendwo gehört. Frag mich deine Reiterstiefel wieder ausgepackt, Pferdeschwanz wachsen lassen. Ich habe es bisher zweimal versucht zu reiten. Zweimal. Zahnspange wieder installiert? Ich war immer Fußballer, nie Reiter. Aber ich hatte einmal, wann war das denn? Da war irgendwie so ein Klassentreffen auf so einem Bauernhof von einer Mitschülerin von uns. Da habe ich es versucht, wurde ich aber dann vom Pferd direkt wieder runtergeworfen. Und beim anderen Mal habe ich es nicht drauf geschafft. Also es war ein größeres Modell. Und seitdem habe ich da nichts mehr mit zu tun gehabt mit Reiten und Reitsport. Hart für das Selbstwertgefühl, oder? Wenn du von so einem Pferd runtergeschmissen wirst. Weil das Pferd, das kennt dich. Das hat dich durchschaut, deine Gedanken und deinen ganzen Charakter einfach. Und dann sagt das Pferd, nope, der ist nicht gut und schmeißt dich runter. Das ist gar nicht mal das Schlimme. Das Schlimme ist, dass du auf dem Boden liegst. Ja, und der Aufprall. Das stimmt vermutlich. Ach ja. Thorsten. Ja. Wollen wir ins nächste Kapitel oder möchtest du noch... Oh, warte mal. Was ist das? Was soll ich da? Eine Rubrik! Nein! Geschichte für Loser. Und zwar... Was ist hier los? Soll ich uns daraus irgendwie was basteln oder? Nee, doch komm, das passt. Wir müssen jetzt nicht für jede Scheißrubrik. Ja, aber du hast doch letztens gesagt, du hast ja das auch geklaut von einem anderen Podcast, wo die das auch mal so ankündigen. Deswegen. Ja, sie hauen auch immer einfach auf den Tisch, das stimmt. Ja, ey, kannst auch irgendwas basteln. Okay, und das heißt Geschichte für Loser. Es heißt jetzt Geschichte für Loser. Okay, worum geht's? Es geht um Folgendes. Ich war im Internet und habe geguckt, was ist Lustiges passiert, was gibt's lustige Historian Facts. Und folgende Geschichte. 1847 gab es einen Chirurg namens Robert Liston und der hat die schnellste Operation, die es damals gab, ausgeführt, nämlich in nur 25 Sekunden. Und er war so schnell, dass er versehentlich die Finger seiner Assistentin auch noch amputiert hat. Was hat er denn gemacht? Er hat, ich glaube, ein Bein amputiert. Was war das? Ja, doch, es war ein Bein, genau. So, und dann ist sowohl die Patientin, oder der Patient, als auch die Assistentin sind beide gestorben, weil sie beide einen Infekt bekommen haben. Hm. Durch diese Amputation. Ich weiß auch nicht, was, also wie der, es war auch noch jemand dabei, einer, der zugeguckt hat, und der ist auch gestorben. An einem Schock von der ganzen, doch, also. Kann man an einem Schock sterben? Quelle Internet. Aber es soll, wahrscheinlich sowas soll angeblich die einzige bekannte chirurgische, der einzig bekannte chirurgische Eingriff gewesen sein mit einer Sterblichkeitsrate von 300%. Ja, aber ich glaube, damit kann man sich gar nicht gut brüsten, wenn dann der Arzt sagt, oh, ich hatte die schnellste OP aller Zeiten. Wenn er auch nur ein Bein amputieren muss, dann nimmt er sich doch einfach nur wie so ein Henkers-Axt und dann ist durch. Du auch die Ja, stimmt. Ja, aber wenn dann die Assistentin so blöd ist und noch ihre Hand da drauf hat, aufs Bein irgendwie, will den Patienten noch gut zureden, legt seine Hand auf sein Knie, ihre Hand auf sein Knie so und dann, zack, Hand ab. Mathilda, ich hab's dir doch gesagt, du sollst die Hände nicht zwischen meine Axt und das Bein des Patienten immer werfen. So, jetzt musst du halt damit klarkommen, ne, wenn ich hören will, muss fühlen. Ja, so ungefähr. Ja, und dann ist sie gestorben. Ja. Das würde ich sagen, ist eine sehr traurige Geschichte eigentlich. Das ist eigentlich tatsächlich wirklich eine traurige Geschichte. Ich habe noch eine, die ist vielleicht ein bisschen lustiger. Und zwar reisen wir ins Jahr kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist ein bisschen lustiger. Liebe Zeitmaschine, einmal bitte in das Jahr reisen, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich weiß nicht ganz genau, wie wahr diese Geschichte ist, weil da stand keine seriösen Quellen oder sowas dabei. Aber angeblich soll es wohl so gewesen sein, dass nach Kriegsende in einem japanischen Dorf, da waren wohl noch so ein paar US-Soldaten stationiert und die Japaner, die dort gelebt haben, die wollten das so ein bisschen weihnachtlich dekorieren für die US-Soldaten. Sie haben aber Weihnachten nicht so richtig verstanden und haben dann einfach einen gekreuzigten Weihnachtsmann aufgestellt. What the fuck? Was? Was? Ja, einfach so das Beste aus. Ja, es hat irgendwas mit Christentum zu tun, irgendwas mit Kreuzigung, ja, okay, irgendwas mit Santa Claus, okay, irgendwie, okay, Leute, holt den erstbesten dicken Mann, den ihr finden könnt. Und rammt Nägel in seine Hände. Ich glaube, das war vermutlich irgendein Fake-Weihnachtsmann, ne? Jetzt irgendeine Puppe nehme ich mal an. Aber trotzdem eine interessante Geschichte. Japaner, oder? Ich komme immer noch drauf klar. Ich bin ja voll in so einem Horrorfilm-Setting angekommen. So ein bisschen. Wo dann, ja. dann ist alles so dunkel und dann weiß die Gruppe von den jungen Menschen, die sich im Wald verloren hat, nicht, wo sie hin müssen. Einer hat nur so eine Taschenlampe und die geht auch so langsam aus. Und dann fängt es an zu gewittern und irgendwann, guck mal, John, guck mal, ist da vorne nicht was? Und dann Kameraschwenk von unten und dann gewittert es und dann ist halt so ein gekreuzigster Weihnachtsmann da. Ja. Ja. So ungefähr könnte es ablaufen. Hat deine Rubrik dann auch noch ein Ende, also ein Outro? Das war's. Kapitel 2. Ja, warum denn eigentlich? Also, Thorsten, ich möchte einmal ganz kurz Service-Podcast, Achtung. Du kennst ja auch so ein bisschen die Neo-Magazin Royal-Autoren, oder? Hier so Christian Huber, Julia Becker. Ja, so ein bisschen, ja. Vom Gesicht her mit Sicherheit. Diese beiden, die ich gerade gesagt habe, die haben auch Bücher geschrieben. Julia Becker hat das Buch geschrieben, Das Leben ist eins der härtesten. Mhm. Christian Huber hat das Buch geschrieben, 7 Kilo in 3 Tagen. Das ist so ein Weihnachts-Comedy-Buch. Und dann auch noch ein Nachfolger davon. Auf jeden Fall diese beiden Bücher, die ich jetzt gerade eben gesagt habe, die gibt es kostenlos bei Spotify. Da könnt ihr mal reinhören. Mhm. Aber ey, was Spotify als Hörbuch. Bei Spotify gibt es extrem viele Bücher, was ich auch nicht gewusst hatte. Ja, das ist richtig cool. Und das ist mega geil. Ich Also ich habe mir das halt bei Spotify, habe ich das gesehen, so, das gibt es nämlich nicht nur bei Spotify, sondern auch bei Deezer. Und da habe ich das schon so ein bisschen reingehört und wollte es dann halt noch auf dem Handy hören, in meinem Bett. Du hast wohl nicht Deezer, oder? Nee, ich habe nicht Deezer, aber okay. Meine Freundin hat Deezer, so. Sie hat sogar Deezer Premium, weil das in irgendein Telekom-Ding oder sowas war das dabei, ich weiß es nicht ganz genau. So, die hat es auf jeden Fall. Und ich wollte das dann im Bett weiterhören, dieses hier, das Leben ist eins der härtesten. Und du kannst halt bei Spotify, brauchst halt Premium, damit du nicht die ganze Zeit im Shuffle-Modus bist, was bei so einem Hörbuch relativ scheiße ist, ne? Wenn du erst Anfang, dann direkt letztes Kapitel, sie stirbt und dann wieder irgendwie Kapitel 50 und das geht weiter. Und das ist halt ein bisschen blöd. Deswegen habe ich da meiner Freundin gesagt, hey, kannst du nicht mein Handy nehmen und dich da mal kurz, weil, also ich wollte nicht mich jetzt bei, ich wollte jetzt nicht Spotify Premium bei mir installieren, weißt du? Weil du kannst Du wolltest dir das nicht machen, du wolltest dir kein Abo holen. Nee, du kannst es zwar testen für 3 Monate und das kostet dir auch nichts, aber dann vergisst du das irgendwann wieder und dann kostet das doch was, weil du es halt verpeilt hast, das abzumelden. Also als Student kostet das 4,99 € im Monat. Ja, aber da hatte ich keinen Bock drauf, so, ne? Ja, und dann da gebe ich lieber 118 € aus für eine Bachelorarbeit. So, und dann habe ich halt meiner Freundin gesagt, nimm doch mal mein Handy und meld mich mal bei deinem dieser Premium-Account an, damit ich das darüber hören kann. Schwupps, 2 Sekunden später, sie sagt, du hast jetzt Premium bei dieser. So, aber halt mit meinem Account. Und dann hat sie mich bei dieser Premium angemeldet. Ach du Scheiße. Ja. Bist ja richtiger Premium. Sugar Mama. Ja. Aber es kostet auch nichts. Plotwist, sie hat es über dein Konto gemacht? Oder wie? Ja, sie hat es über mein Konto gemacht. Sie hat es eben nicht so, wie ich es wollte. Naja. Jawohl, dann doch nicht Sugar Mama. Dann eher. Nee, eben nicht. Sondern ich bin der Sugar Daddy. Wieder einmal. Der den Anzug tragen muss. Und, ja, der passt mir ein bisschen nicht gechoked mehr. Wird. Ey, dieser Abi-Anzug. Der hat mir schon beim Abi hat der mir nicht gepasst. Und jetzt passt er mir vermutlich immer noch nicht. Ja, aber worum geht's denn in den Büchern? Ach, hört selber rein, Leute. Ich kann doch jetzt nicht alles. Ja, gut. Das Leben ist eins der härtesten, kann ich mal kurz sagen. Es geht um so diese typischen. So diese typische. Kerstin. Um diese Person geht's. Also so eine ältere, so mittelalte bis alte Frau, so, ne, so um die 50, Mitte 50, Anfang 50, irgendwie so. Und ihre Freundinnen und wie scheiße das Leben mit ihr ist und halt so diese Attitude von mittelalten Frauen wie Renate, Kerstin, Gisela. So, die wird halt sehr gut und sehr lustig dargestellt und dann ist halt das Leben für die nicht ganz so toll und Schicksalsschläge und alles ein bisschen blöd, aber halt auch sehr lustig geschrieben, genau. Okay, dann, wenn wir jetzt eh schon bei so etwas Ernst oder auf jeden Fall bei keinem Blödelei-Thema sind, würde ich gerne nochmal eben den Brexit hier reinschmeißen wollen. Nein! Ja, sorry, ist jetzt leider so. Ich kenne mich so wenig aus im Brexit. Ja, aber das ist wirklich schlimm. Genau, das ist kein Problem, denn ich nehme mich auch überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht, wie es da im Moment so steht. Auf jeden Fall geht's ja, reden die ja ganz, ganz, ganz, ganz ausführlich darüber, da haben immer darüber geredet, dass es doch alles nicht geht, weil es ist ja quasi eine Grenze besteht ja zwischen Nordirland und Irland. Und ja, EU und da gibt es einen alten Konflikt genau, zwischen EU, Nordirland. Ja, warte schon, aber jetzt pass auf. EU sagt, ey, ja, cool, wir möchten aber keine Grenzen haben, Schengen-Raum. Und Großbritannien sagt, ja, aber wir sind ja nicht mehr dann in der EU. Und das ist ja quasi der Konfliktpunkt, so ein bisschen, worum es sich hadert. Und ich denke mir so, dann habe ich öfters mal so Nachrichten gehört oder Dokus oder Fernsehberichte, wo es dann hieß, ja, wenn die Grenze hier wieder aufgebaut wird, also sprich mit Zollkontrollen und so weiter und so fort, dann bekriegen sich die zwei wieder. Und ich denke mir so, Alter, what the fuck, das ist doch 35, 30 Jahre her, dass es da diese Auseinandersetzung zwischen den Nordiren beziehungsweise den Iren dann gab. Und ich komme da einfach nicht hinter. Warum streiten die sich eigentlich immer noch oder warum sollten die sich immer noch streiten? Also nach 30 Jahren. Wer hat das bessere Bier? Fragst du jetzt mich, weil ich rothaarig bin? Was ist das? Was? Ach, nein, nicht mal. Das hast du jetzt sogar reingeworfen. Hätte ich jetzt nicht mal irgendwie in Betracht gezogen. Aber kannst du mir irgendwie sinnvoll erklären, keine Ahnung, so als Außenstehender, warum man sich nach 30 Jahren noch so hassen muss? Auch wenn so viele Leute dann schon also quasi verschieden sind, die sich gehasst haben. War das jetzt so ein richtiger Krieg dann oder was? Anscheinend ja schon, ne? Konflikte. Ja, definitiv. So. Also dann gab's 30 Jahren, das ist auch noch nicht so lange her. Also ja, da gab es also so autobombenmäßig halt. Jetzt nicht so Krieg mit Militär und hast du nicht gesehen, sondern eher so ja, ziviler Ungehorsam, das ist ein sehr liebliches Wort, aber Krieg ist zu krass, sowas in der Mitte dazwischen. Autobomben zum Beispiel unter anderem. Ja. Dann ein anderer, der hatte, oder ich weiß nicht mehr, welche Partei es war, ich glaube, eine nordirische Partei hat eine irische Partei in der Kneipe überrascht und einfach niedergeschossen. Also schon derbe, was da so passiert ist. Bandenkrieg-mäßig. Ja, hört sich ja nach Bandenkrieg an, aber es ging, glaube ich, im Endeffekt, oh, wir wissen zu wenig. Informationen werden nachgetragen an dieser Stelle oder googelt einfach selber mal. Googelt einfach selber. Aber ich frage mich halt trotzdem, ja trotzdem, ja, warum? Macht euch auch einen Podcast selbst. Ja, aber ich. Aber ich, bei mir hadert es halt daran am Verständnis, wenn die sich 30 Jahre jetzt vertragen haben, so oder 25, ist ja scheißegal. Aber die haben sich doch auch vertragen, weil da irgendwie Grenzen dazwischen sind oder nicht so. Was ist das denn für eine Begründung? Die haben sich vertragen, weil da Grenzen dazwischen sind. Naja, weil da doch jetzt irgendwas ist. Und wenn das, was da jetzt ist, wegfällt, dann bricht dieser Konflikt wieder neu aus. Thorsten, ist doch einfach. Ist jetzt nicht so kompliziert. Ja, aber was? Aber trotzdem ist das doch für mich kein Grund, dann wieder irgendwie Sachen in die Luft zu sprengen. Ja, willst du jetzt hier über, also generell, wie gehst du denn, du reist auch nach Israel und sagst den Leuten, hey, hör mal zu, was ist denn das? Okay, was ist also, denn das jetzt hier mit Palästina? Oh, fast 100 Jahre bekriegt ihr euch jetzt hier? Was sollen die Scheiße, Leute? Ja, hört doch mal auf. Jetzt hört doch mal auf. Was ist denn das? Ja, ist doch so, oder nicht? Ich verstehe das nicht. Ja, ist was, halt wirklich Autobomben so. In öffentlichen Verkehrsmitteln? Sag mal, seid ihr bekloppt, oder was? Ja, also, okay, also, okay. Ja, so funktioniert, keiner versteht, wie Krieg funktioniert. Der Nordirland-Konflikt beherrschte die nordirische Politik der Jahre 69 bis 98, ne? Also 98 ungefähr, dann haben wir ja 20 Jahre. Und dabei handelt es sich um einen Konflikt bürgerkriegsartiger Identitäts- und Machtkampf zwischen zwei Bevölkerungsgruppen, in der nach der Unabhängigkeit der Republik Irland 1922 britisch gebliebene Provinz Nordirland, also den englischen und schottischen überwiegend blablabla. Wer sind die wahren Iren oder sowas? Oder was ist das? Genau, also zwischen den Iren und den irischen Nationalisten. Also den Nordiren und den irischen Nationalisten. Warum kann man sowas nicht, gerade in Irland, kannst du doch einfach sagen, komm, wir klären das jetzt ein für alle Mal beim Daumen-Wrestling. Also wenn ich irgendjemandem sowas zutrauen würde, dann doch den Iren. Das ist ja einfach mal, also du musst doch nicht, also am es sind ja immer zwei Parteien und man guckt, okay, wer ist besser als der andere? Und dieses besser, wo drin wird dann immer definiert, halt mit Kriegswaffen und den anderen abschlachten und so. Aber das muss es doch gar nicht. Du kannst doch einfach sagen, ja, wir machen halt Daumen-Wrestling oder sowas. Oder halt, ja, keine Ahnung, ein Fußballspiel. Vielleicht so eine, egal. Wie wär's mit so einer Kriegsolympiade? Also manchmal bist du ja nicht so gut in Daumen catchen, aber vielleicht nee, bist ab, du ja nee, nee, mega nee, nicht noch mal, nicht noch eine Olympiade. Es gibt zu viele Olympiaden. Es gibt ja, aber jedes eine spezielle Jahr für Länder, die Krieg haben. Eine Kriegsolympiade. Ja, eine Kriegsolympiade. Also dann quasi, dass dann die Leute dann machen die eine Runde. Dann haben die irgendwie, die haben 25. Nee, am besten ist es dürfen immer nur zwei Länder das quasi gegeneinander ausfechten, ne? Diese Kriegsolympiade. Ja. Und das sind immer 25 Disziplin, die sie machen müssen. Weil dann ist es nämlich eine ungerade Zahl. Das heißt, es muss einen Gewinner geben im Endeffekt. Ne? Best of 25. Ja. Und dann gibt es darunter Daumencatchen. Dann gibt es aber auch natürlich etwas, wo man vielleicht auch sowas wie Marathon laufen. Nur, dass du dann quasi einen Anzug irgendwie hinten auf der Kapuze hast, der dich die ganze Zeit würgt. Dann ja. Kannst du noch irgendwie was mehr so Gedankentechnisches machen? Wer kann am schnellsten den Nordirland-Konflikt erklären? Und dass man ja das dann irgendwie so ausfechtet und wer dann quasi verliert, der muss halt sein Land dem Gewinner übergeben. Israel hat Palästina überrannt. Wie das? Sie haben im Minigolf gewonnen oder was? Ja, genau, sowas. Und dann nicht überrannt, die Palästina haben dann Sachen halt so, ja, okay, verloren, Mist. Das perfekt eingelocht, da kann man nichts gegen sagen. Sogar die Bahn Nummer 12 mit dem Looping 1A getroffen. Diese Israelis. Sehr gut. Ja, das haben wir jetzt immer noch nicht richtig beantwortet, warum. Ich habe keine Ahnung, Thorsten. Die sich immer noch streiten. Das weiß man auch nicht, glaube ich. Ja, okay. Findest schade. Also hast du es vorher mal recherchiert oder? Nee, überhaupt nicht. Ich habe einfach nur die ganze Zeit gehört. Hört man gar nicht, ne? Ich habe einfach nur die ganze Zeit gehört, dass dann quasi begründet wird, ja, den Brexit dürfen wir nicht machen, wir dürfen keine Mauer hochziehen oder wieder eine Grenze öffnen, weil dann bekriegen die sich wieder. Ich so, hä? Wollen dann die ganzen Oppis dann quasi wieder in ihren Rollstühlen dann gegeneinander, keine Ahnung, mit so Nerfguns sich abschießen das oder ist, was? Das ist, glaube ich, tatsächlich Grund Nummer eins, warum es in Europa seit 70 Jahren keinen Krieg mehr gab, weil einfach alle Menschen alt geworden sind. Also es gibt halt einfach keine jungen Menschen mehr, die irgendwie jetzt einen Krieg führen könnten. Also oder Bock drauf haben. Wer soll denn in Deutschland sich bekriegen? Also ein 70-jähriger alter Horst Seehofer gegen einen 78 Jahre alten Alexander Gauland oder was? Die kommen doch nicht mal aus ihrem Rollator hoch, ey. Ja, ich würde mich ja ganz gerne mal mit Gerno bekämpfen, aber der hat mir immer noch nichts zurückgeschrieben. Das ist der Typ mit dieser Zeit-Spricht-Aktion, wo ich mich eigentlich mit ihm so streitgesprächmäßig treffen wollte. Aber er hat sich bis jetzt noch nicht zurückgemeldet. Ja. So. Gerno, tu doch mal was. Das klingt jetzt schon mal nicht so kommunikativ, ne, für das, was ihr vorhabt. Nicht so richtig. Vor allem, wo er dann, vor allem darauf, der hat ja gesagt, er steht auf klare Aussagen. Und, Und dann, so eine Scheiße, ne? Dann so eine Scheiße. Naja. Hast du auch immer früher, wenn du irgendwo vorbeigefahren bist, so dir vorgestellt, dass da so ein Parkour-Man lang sprintet über die ganzen Autos und Häuser, die so an dir vorbeirasen? Nee, bei mir war das eher so ein fiktiver Laser, den ich aus meinen Augen rausgeschossen habe und der dann durch den ganzen Raum bounced. Der durch den Raum bounced. Okay. Ja, also quasi, du schießt jetzt, wir gucken jetzt alle mal nach oben, so, ne? Und wenn ich jetzt den gegen die Decke jetzt losschieße, und wo geht er dann danach immer hin? Wieder Einschlagwinkel gleich Ausschlagwinkel. Genau, richtig, und dann die ganze Zeit. Quasi durch den ganzen Raum. Und dann, und so bist du ein Mathe-Genie geworden, oder? Billardprofi. Billardprofi, stimmt. Ja. So ungefähr. Das habe ich in der Kriegsolympiade Billard. Wären wir vermutlich vorne mit dabei dann. Wir machen aber nur Augenbillard, wo du dann deine Kugeln mit dem Auge reinstößt. Also, den habe ich getroffen, den habe ich richtig getroffen. Nee. Aber ich hab das letztens bei 9Gag halt gesehen, dass da geschrieben wurde mit diesem Parkour-Man. Und ich dachte halt immer, ich wäre der Einzige gewesen, der das halt gemacht hat. Und das ist ja auch schon sehr spezifisch irgendwie, oder? Dir halt vorzustellen, dass so ein Typ, der Parkour rennt, über die ganzen Sachen so rüber sprintet wird und du halt im Auto sitzt so und das rast halt alles an dir vorbei. Das ist ja schon was sehr Spezifisches irgendwie und dass das dann anscheinend so viele Leute gemacht haben, irgendwie seltsam, oder? Ich dachte auch mal, fällt mir jetzt gerade ein, da habe ich mal mit meinem Bruder gemeinsam, unsere Familie ist sehr musikalisch, wir haben alle gemeinsam musiziert, klingt nach einer richtig komischen Situation. Im Kirchenchor. Ja, tatsächlich. Wirklich? Im Rahmen einer christlichen Veranstaltung, mehr sage ich dazu nicht. Und auf jeden Fall. Das kann man so nicht sagen, Kirchenchor, das war nur im Rahmen einer christlichen Veranstaltung. Auf jeden Fall haben wir musiziert und sowohl ich als auch mein Bruder haben beide so getrommelt auf einer Bongo und ich war richtig perplex und dachte, das wäre so Bruder-Spirit und so eine vereinte Seele irgendwie, weil wir gleichzeitig immer auf die Bongo gehauen haben, weil ich halt einfach nicht gecheckt habe, dass das, naja, so funktioniert halt Takt, also dass alle Leute gleichzeitig irgendwo draufhauen, das ist nichts so Besonderes. Naja. Kannst du eigentlich gut, also immer eine doofe Frage, die man dann selbst beantworten kann, aber denkst du, du kannst gut tanzen? Also erstmal, ich hasse ja tanzen. Ich gehe auch nicht mehr in Clubs mittlerweile. Früher bin ich noch so ein bisschen, weiß ich nicht, dann habe ich mich noch überreden lassen und mittlerweile bin ich einfach knallhart und sage, nö, Clubs gar nicht mehr, weil irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden einfach nur auf so einer Tanzfläche zu stehen und den Körper zu shaken, ich finde das einfach Zeitverschwendung. Und sonderlich gut bin ich auch nicht. Nee, ich mache halt diesen Schritt links, rechter Fuß nachziehen, Schritt rechts, linker Fuß nachziehen Move, weißt du? Ja, okay, ich musste gerade nachdenken, ob du gesagt hast, dass du quasi Spagat gemacht hast und dann, also Hampelmann. Nein. Nein, sondern halt dieses klassische, so, oder nee, es ist so, rechts tippen, nochmal rechts tippen, links tippen, nochmal links tippen, rechts tippen, nochmal rechts, mit dem Fuß, nicht mit der Hand oder so. Ah, okay, oh, danke nicht für die Erklärung. Nicht einfach rechts die Person antippen, links die Person antippen, so nicht, sondern, nee, also das ist halt diesen Standard-Dance-Move, den mache ich, den kann ich, den habe ich perfektioniert, aber alles, was da drüber geht, nope, Ich habe mal Hip-Hop getanzt für ein Jahr. Du hast was? Ich habe mal für ein Jahr Hip-Hop getanzt und Jazz. Wie kann man Jazz tanzen? Das zeige ich dir. Achtung. Oh, okay. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, Spagat. Krass. Aber wie machst du es denn mit dem Looping? Was? Wie hast du es da mit dem Looping gemacht? Naja, das ist ein Geheimnis. Das darf ich nicht erzählen. Okay. Ja gut, das hat mich dann vielleicht doch ein bisschen überzeugt. Ja, also nee, ich bin kein guter Tänzer. Und warum hast du aufgehört? Weil du kein guter Tänzer bist, oder? Ich glaube, ich stecke mir einfach immer zu hohe Ziele. Also nach einem Monat war mein Ziel, also da war ich so 15 oder sowas, und nach einem Monat habe ich gesagt, ey, Mama, wenn ich groß bin, oder in ein paar Jahren werde ich einfach Hip-Hop-Lehrer und bringe dann den anderen das alles bei. Und nach ein paar Monaten später habe ich dann gesagt, no, fuck it, ey, ich schaffe das niemals im Leben, irgendwie jetzt hier Hip-Hop-Tanzlehrer zu werden, dann mache ich es einfach gar nicht. Und dann habe ich es gar nicht mehr gemacht. Oh, dann hat genau in dem Moment, das ist eigentlich so ein Filmmoment, wo dann quasi der Hauptcharakter einfach, der scheitert an der Realität. Er weiß nicht mehr, wo es weiter hingeht. Ja. Was passiert aus mir? Was wird aus mir werden? Ich schaffe das nicht, ich bin zu schwach dafür. Und dann kommt irgend so ein cooler Mentor und sagt, ey, Jonah, weißt du noch damals, als ich dir diese Sache gesagt habe, an die du dich jetzt wieder erinnerst? Genau, komm, wir schaffen das zusammen. Und dann bam, bam, bam, bam. Ja, genau. Nur, der hat dir gefehlt. Ja, ich habe halt keine Freunde. Das ist tatsächlich ein Problem, weshalb mein Leben auch nicht ist wie so ein Film, weil ich halt nicht so viele Freunde habe. Das ist übrigens auch hier Gamer-Podcast, wir radikalisieren uns gegenseitig. Ja. So ein bisschen. Willst du jetzt hier über Seehofer reden oder was? Nee, überhaupt nicht. Ich finde das einfach nur lächerlich, da muss man nicht drüber reden. Also okay. Das ist einfach nur eine Ausrede oder von einem alten Mann, der nicht keinen Bock hat, irgendwie was anderes zu machen. Oder ganz nice. Ja. Ja, hallo? Ja, oder auch ganz nice, dann, was ich immer wieder ganz geil finde, dieser Drang von irgendwelchen Sicherheitsbehörden nach, wir brauchen noch mehr Überwachung. Wir brauchen noch mehr Überwachung, wir müssen noch mehr Geld in die Überwachung reinstecken. Am Hauptbahnhof auch schon, weil mir da mal mein Handy geklaut worden ist, aber sonst, eigentlich brauchst du das nicht. Die haben, und jetzt, wir brauchen noch mehr Geld, wir brauchen noch mehr Geld, und das hatten sie auch in der Lage der Nation einmal auseinandergenommen. Ich glaube, innerhalb der letzten 3 Jahre, egal, es gibt, glaube ich, insgesamt 40 Behörden in Deutschland, die sich mit dem Thema im gröbsten Sinne Sicherheit auseinandersetzen. Und in jeder dieser 40 Behörden gab es innerhalb der letzten 3 Jahre eine Steigerung der Mittel um mindestens 30%. Also mindestens. Spitzenwert hat irgendwie eine andere Behörde, die hatten, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, die hatten aber sonst ein Jahresetat von 490 und sind jetzt bei knapp 810 Millionen Euro. Okay, das ist zu viel. Ich fühle mich auch nicht sicherer, wenn irgendwie Polizisten in der Nähe sind. Nee, davon mal abgesehen, es ist eher genau das Gegenteil. Ja. Aber naja, Gamer sind auf jeden Fall schuld. Radikalisierung, ole ole. Sophie Passmann hatte geschrieben dazu auf Twitter, dass sie schon findet, dass in der Gamer-Szene aber vermehrt Frauenhass und Rechtsextremismus ein Problem ist als in anderen Szenen, wenn man davon reden kann, so, aber jeder weiß ja, was gemeint ist. Und das finde ich ehrlich gesagt aber auch ein bisschen. Ich war ja einmal auf der Dreamhack und da ist ja so der Kern des Gamers ist unterwegs auf der Dreamhack. Das ist die größte LAN-Party in ganz Deutschlands. Die Dreamhack, falls das Leute nicht wissen. Und da sitzen halt sehr hauptsächlich Männer oder Jungs nebeneinander an PCs und die schlafen da auch und zocken halt 2 oder 3 Tage irgendwie straight einfach die ganze Zeit durch. So, und trinken Monster Energy Drinks, futtern Cheese Onion Rings von Mc's und lassen sich's gut gehen. Und da habe ich schon, also allein wie viele nackte Frauen man als Desktop-Hintergrund gesehen hat, überall, die ganze Zeit, dann irgendwelche Mobbing-Drachenlord-Sprüche, die durch den Saal gekreischt wurden, also das ist, da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, dass da, also da konnte ich mir das schon vorstellen mit dem Rechtsextremismus und keine Ahnung. So. Ja, nee, definitiv, also die Gamer-Szene ist nicht unschuldig, definitiv nicht, aber man muss halt wirklich genau gucken, wo man jetzt dann hingeht. Also wenn du auf der Dreamhack unterwegs bist, dann sind da immer noch ganz andere Leute, als wenn du dann auf 4chan oder 8chan oder sowas unterwegs bist, wo dann das quasi genau, oder die Frage ist halt, ne, die Leute, die auf der Dreamhack rumlaufen, sind ja auch auf 4chan unterwegs, das weißt du halt nicht. Ja. Ne? Vermutlich, ne? Also ich glaube, da Gamer ist halt die falsche Variable. Es ist vermutlich eher einsame, frustrierte junge Männer. So. Ja. Die muss man überwachen. Egal, oder, ja doch, also schon vermehrt ins Visier nehmen, egal wo sie sind, ob jetzt auf Steam oder 8chan oder auf dem Reiterhof, keine Ahnung, wo auch immer, so, ne? Die ist ja halt vermutlich. Also, nein, das ist auf jeden Fall eine Szene, die vielleicht genau analysiert werden müsste oder wo man genau hingucken sollte. Aber auf der anderen Seite, wenn halt so ein 70-Jähriger sagt, ja, die Gamer, die müsste man mal genau unter die Lupe nehmen, ist das halt aber auch falsch. So. Ja, das stimmt, ja, klar. Weil die kannst du ja nicht so verallgemeinern. Danach wurde es aber übrigens auch noch mal ein bisschen relativiert, ne, glaube ich. Sagt man dann immer, dann hat er gemerkt, oh, passt nicht so ganz, dann relativiere ich das jetzt mal. Ich meine, das ist doch wohl der älteste PR-Trick aller Zeiten. Ich weiß nicht, hab ich das doch gar nicht gemeint. Nein, also was ich wirklich meinte ist, die Gamer-Szene, ja, die ist nicht schuld. Das habe ich gesagt, das wollte ich meinen mit die Gamer-Szene ist schuld. Das ist ich finde es schon in Ordnung, ihn an seinen Worten zu messen und das dann auch zu kritisieren. Aber ich kann mir schon tatsächlich vorstellen, dass es nicht genau so gemeint war, wie er es gesagt hat. Weil er sich aber, glaube ich, auch einfach zu wenig auskennt. Und das ist ja auch ein Problem. Ne? Ja, genau, das ist es. So, ich habe Angst davor. Ja. Ich kenne es nicht, habe ich Angst davor. Ja, vielleicht. Wollen wir ins nächste Kapitel springen? Oder, ja, kleiner Absacker. Gut, kleiner Absacker. Sehr gut. Kapitel 3. Tschö. Ja, und da sind wir wieder im Langeweile Newsroom angelangt. Jona, ich habe ein bisschen was gefunden. Das ist jetzt keine News aus der letzten Woche, sondern eher noch ein bisschen älter. Und am Titel dieser, oder am Titel des Kapitels, meine Güte, scheiß Wörter, kann man so ein bisschen erkennen, es geht um Elefanten und genauer gesagt, nicht die Elefanten, wie man es so kennt, so diese knuffigen, drolligen, sehr bequemlichen Tiere, sondern es geht um Terroristen-Elefanten. Und zwar genauer gesagt, wir befinden uns in Indien. Wir befinden uns in Indien. Nein, wirklich? Ja, doch. Ich wusste es. Wenn du irgendwo Elefantenterroristen findest, dann in Indien, weil in Indien haben die sich breit gemacht schon, so. Der Elefant, das ist ein natürlicher Lebensraum in Indien. Ja, und dieser eine bestimmte Elefant, der wurde getauft Osama Bin Laden. Okay. Kein Elefantenwortspiel? Nee, kein Elefantenwortspiel, einfach Osama Bin Laden. Und zwar ist es nämlich deswegen so, der hat innerhalb von 2 Jahren, also 2004 war der erste quasi Anschlag von Osama, 27 Menschen getötet. Der Elefant. Der Elefant? Ja, der Elefant Osama Bin Laden hat 27 Menschen getötet, zwischen 2004 und 2006. Bei einem Selbstmordattentat in einem öffentlichen Bus, oder? Nee, verteilt. Also es waren mehrere verschiedene Busse. Angriffe. Aber die dann innerhalb von 2 Jahren in 27 Todesopfern quasi sich geäußert haben. Und daher hat er halt auch den Namen Osama Bin Laden bekommen. Okay, also er hat den ja später bekommen. Genau, richtig. Währenddessen. Grund dafür ist, also warum er überhaupt 27 Leute getötet hat, also es ist ziemlich schnell erklärt, der Mensch ist einfach ein Lutscher und dringt immer weiter in die Lebensbereiche der Tiere ein. Ja. Und Elefanten, gerade in dieser Region in Indien oder beziehungsweise in Nordindien generell, sind immer ein bisschen aggressiver, was das Territoriale angeht. Und die verteidigen halt auch ihr Revier. Und wenn sie dann irgendwo merken, oh, da kommen dann irgendwie Leute vorbei oder so, oder da ist jemand zu Fuß unterwegs, dann wird er einfach mal umgerannt, weil die denken, oh, das ist eine Bedrohung für mich oder für meine Herde. Und dann wird er einfach oder dann irgendwelche Touristen wollen ihn Erdnüsse füttern, aber er hat halt eine Erdnussallergie. Er ist einer der wenigen Elefanten, der eine Erdnussallergie hat. So, und das ist halt einfach so Klischee-Denken, Leute. Das ist halt auch nicht lustig. Da kann man dann schon mal ausrasten. Ja, genau, richtig. Naja, auf jeden Fall, der wurde dann Mitte 2006, weil es dann doch zu viel wurde anscheinend, zum Abschuss freigegeben. Und der wurde dann auch letztendlich dann getötet. Aber man munkelt, vielleicht haben sie doch den falschen Elefanten erwischt. Und der richtige Osama Bin Laden ist noch irgendwo in Nordindien unterwegs und plant sein Comeback. So wie Michael Jackson? Oder Elvis Presley oder Adolf Hitler, der noch irgendwo in Südamerika rumwandert. Wie viele Menschen hat Michael Jackson umgelegt? Er hat auf jeden Fall viele Menschenleben zerstört. Ja, stimmt. Ja, die Kindergeschichte, ne? Da war was, ja. Da war was, ja. Darf man eigentlich nicht vergessen. So cool die Lieder von ihm auch sind, darf man nicht vergessen, dass er vielleicht. Ich kann die wirklich nicht mehr hören. Ich kann Michael Jackson nicht mehr hören jetzt. Ich kann es ja bei vielen Künstlern trennen. Er redet halt auch, als würde, oder er singt, als würde er in dem Moment ein Kind missbrauchen. Ja, tut mir leid, aber dieses ja, natürlich. Natürlich singst du so. Irgendwo muss es ja herkommen. We are the world. We are in the children. The children, ja. Yeah. We are the children. Ja, genau, auf jeden Fall Osama bin Laden, der Elefant von 2004 bis 2006, 27. Todesopfer Rest gefordert. In Peace, Osama. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Osama, der Elefant, war die ganze Zeit nur ein Klon. Man weiß es nicht. Ich habe auch was Lustiges gelesen. Kurz und knackig, Achtung. Schnall dich an, denn es geht um Autos. Gott, oh Gott. Ja, guten Tag bei der Morning Show, das ist Langeweile-Podcast mit Jona und mit Thorsten. Jona, wie geht's dir heute Morgen? Mir geht's gut. Ey. Weißt du, was ich gerade gelesen habe? Ja, hau raus. Tatsächlich gibt es wohl in Amerika einen Psychologieprofessor namens Kelly Lambert. Und der hat folgendes Experiment gewagt. Und zwar, Ratten haben unter seiner Aufsicht gelernt, Miniaturautos zu fahren. Nein. Der hat so kleine Plastikbehälter genommen, hat da so Mini-Autos draus gebastelt, so Räder dran geschraubt mit so irgendwie drei Kupferstangen oder sowas, stand da in dem Artikel. Und dann hat er die Ratten da reingesetzt und jetzt fahren die das Ding hin und her und können halt wohl auch ausgefeilte Manöver vollziehen mit ihren Autos. Ich denke gerade an so Police Academy-mäßig, dass da irgendwie so krasse Crashs und sowas sind und Verfolgungsjagden. Weil die Ratten haben eher einen Führerschein bekommen als ich. Ich habe immer noch. Und Scheiß, wie kriegt die Ratte das hin mit der Kupplung? Ganz ehrlich, ich brauche mal ein paar Tipps von den Ratten. Mit dieser Kupplung kommen lassen und dann irgendwie links einfahren und blinken. Das kriegst du auch alles nicht hin. Jona, ich verspreche dir hier und heute, wenn wir uns nochmal sehen sollten, schenkst du irgendwann in unserem Leben, dann schenke ich dir meinen Führerschein. Nein, dann gebe ich dir eine private Fahrstunde. Ich hatte ja schon mal eine und es war extremst gefährlich. Ja, also, extremst gefährlich bei 10 km/h, Kollege. Es war, naja, gut, ich hätte aber die Bremse mit dem Gaspedal vertauschen können und dann, zack, bist du in der Hauswand. Da kommst du so schnell nicht mehr raus, was wenn du komplett eigentlich verteilt bist. Was wurde eigentlich aus dem Vorsatz vom 4K-Jona, ein bisschen was an die Seite zu legen und da den Führerschein von zu finanzieren? Folgendes, 4K-Jona hat was an die Seite gelegt, nämlich sein 4K und kriegt jetzt aber kein BAföG mehr und Kindergeld ist jetzt auch nicht so viel und Job hat er auch keinen und deswegen liegt er jetzt auf sein Vermögen und muss davon die Miete bezahlen und Essen und so. Thorsten. In den Credits oder in den. Im Abspann? Im Abspann? Nee, das, was man quasi unter dem Podcast, in den Links, in dem Links hier, unter den Links, unter diesen Podcasts. Da habt ihr dann übrigens auch noch die Patreon-Adresse von dem Jona oder die PayPal-Adresse, wenn ihr noch irgendwie. Meine Lust private, habt. Auch gar nicht für Langeweile-Podcasts oder sowas, sondern einfach nur für Jona. Unterstützt mich. Genau, richtig. Also Jona braucht ein bisschen Hilfe. Im 21. Jahrhundert ist das auch mittlerweile elektronisch alles möglich. Überhaupt kein Problem. Naja, auf jeden Fall jetzt nochmal zurück zu den Ratten. Wie läuft das denn mit den Autos? Sind das wirklich Autos, die von alleine fahren? Also so kleine Elektroautos? Oder schieben die das? Oder ist es dann so Fred Feuerstein? Ja, genau. Fred Feuerstein-mäßig. Ich habe keine Ahnung. Aber angeblich, die haben wohl dann die Körperchemie getestet und analysiert von den Ratten und es soll sie wohl entspannt haben. Also ja, vermutlich ist es automatisch, vermutlich einfach reingesetzt und so. Aber die können halt steuern. Sie können steuern. Also Autoscooter vielleicht mäßig. Ja, so, ja stimmt. Ja, vielleicht kann man es damit vergleichen. Aber halt kleiner, ne? Also es ist jetzt nicht eine Ratte in so einem ganz normal großen Autoscooter, der dann immer auf dem Lenkrad hin und her laufen muss, damit er halt nach links oder nach rechts kommt. Nee, oh, ich stell mir das gerade so geil vor, wie dann, keine Ahnung, die dann morgens zur Arbeit müssen, die Ratten, und dann stehen sie im Stau und dann ist die eine Ratte schon so richtig so, Stau, meine Güte, sitzt dann auf der Arbeit, tippt dann auch das alles, das Gleiche ein, jeden Tag dasselbe, geht dann nach Hause, wird von seiner Frau dann irgendwie und den 80 Kindern, die er gezeugt hat, dann angekläfft und das Leben ist einfach nicht schön und denkt dann an eine Zeit zurück, wo man noch nicht Auto fahren musste. Die letzte Seite. Also, Thorsten, das war's schon wieder mit dem Podcast. Ja, ich glaube auch, ne? Ich hab noch ein, zwei Sachen, die bei mir noch auf dem Zettel stehen. Ich war zum einen habe ich das Geheimnis gelüftet, weil ich bin nicht so der Konzertgänger und mit Festivals eigentlich auch nicht so. Aber ich habe das Geheimnis gelüftet, wie man richtig gute Konzerte mit, also wie man gute Konzerte erlebt. Ja. Kennt ihr die Seite eventim.com? Nee, das ist okay. noch cooler, wenn du quasi Tickets hast. Also wie kannst du das Konzert bestmöglich genießen? Bier. Richtig, genau so war es nämlich. Ich war mit meinem besten Freund in Dortmund jetzt letzten Sonntag auf einem Konzert von Fettes Brot. Und ich sag dir, alter Schwede, es war richtig derbe, es war richtig geil. Das war bis jetzt von den 5 Konzerten, auf denen ich bisher war, das beste Konzert. Mit Abstand. Ich habe irgendeine Telekom-Werbung gesehen im Kino. Da war ich zusammen mit meiner Freundin und dann irgendwie vorher war noch irgendein Künstler und da haben wir halt geraten, wer das ist und so und wir wussten es beide nicht und dann kam halt der nächste und das war halt Fettes Brot oder ich sag halt zu meiner Freundin, das ist übrigens Fettes Brot und sie so, ja, ich weiß, so, dass das Fettes Brot ist und dann am Ende von der Telekom-Werbung kommt so, Fantastischen 4. Oh. Und ich hab's einfach auch, also das war, und ich hab's auch, also offensichtlich sehr laut gesagt im Kino, das hat jeder gehört. Wenigstens jeder habt ihr wusste, dass ich voll Idiot bin. Wenigstens habt ihr euch beide blamiert, wenn deine Freundin meinte, natürlich, klar ist das Fettes Brot. Das weiß ich, das weiß man doch, das weiß ich jetzt duh. Auch. Duh. Ja, nee, auf jeden Fall, das Konzert war mega geil und ich war auch ein bisschen betrunken, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich das jetzt erzählen wollte. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich ein geiles Leben habe. Der Tag danach bin ich mit Zug die wunderschöne Strecke Dortmund-Braunschweig gefahren und alter Schwede, ich öffentliche Verkehrsmittel, wirklich, die müssen irgendwie noch, da müssen ein bisschen mehr Gesetze rein, ein bisschen mehr Verbote, ein bisschen mehr Regularien, weil so geht das echt nicht weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, speziell Zügen, bist du auch mit anderen Leuten irgendwie in Kontakt. Ob du es willst oder nicht. Das ist ein No-Go. Ob du es willst oder nicht. Also entweder machen wir es so, jeder Bundesbürger in Deutschland kriegt einen Zug für sich alleine. Mhm. Ja. Oder. Jeder ist mal am Zug. Ja. Finde ich aber tendenziell ein bisschen, ja, teuer. Ne, es gibt auch nicht so viele Lokführer und deswegen. Ja, kann man automatisieren, Digitalisierung. Ja, genau, richtig. Das wäre aber trotzdem immer noch ein bisschen teuer. Eine viel kostengünstigere Variante und wie wirklich jeder dann auch seine Schnauze hält und man nichts von anderen mitkriegen muss. Jeder. Gar kein Zug. So. Gar kein Zug oder jeder Einzelne, der Zug fährt, der muss kein Ticket mehr zahlen. Tickets sind ab sofort umsonst, aber man muss Noise-Canceling-Kopfhörer aufhaben und mindestens auf Hälfte der Lautstärke irgendwie Musik oder Podcast oder Hörbücher hören. Dass man auf jeden Fall nur die Schnauze hält und auch nichts von anderen irgendwie mitbekommt. Denn wir saßen dann im IC und wir mussten quasi die Maschine wechseln. Also ich musste. Der Zug, der konnte irgendwie nicht weiter, hatte irgendwie einen Defekt. Und dann ist es so geregelt worden. Perfekt. In Hannover quasi eingefahren in den Bahnhof. Dann einfach nur das Gleis gewechselt. In den nächsten Zug, der da schon stand, eingestiegen. Easy. Wir mussten nicht lange warten. Keine Ersatzbusse oder Schienenersatzverkehr oder sonst irgendwie so ein Bullshit. Du steigst einfach nur aus und gehst in den leeren Zug rein, der da schon vorher stand. Und dann ging es weiter. Dann standen wir da so 10 Minuten, 15 Minuten und dann ist der Zug irgendwann losgefahren. Aber, und das habe ich auch gemerkt und auch alle anderen um mich drumherum, in die falsche Richtung. Der ist quasi wieder aus der Richtung, wo wir herkamen, rausgefahren. Und dann sind dann schon die Leute, die haben schon so ein bisschen hyperventiliert. Oh mein Gott, ich fahre ja jeden Tag her. Der ist noch nie in die Westrichtung von Hannover rausgefahren. Das kann nicht richtig sein. Und genau in dem Moment eine Durchsage. Auch vom Lokführer oder vom. Einfach so ein Fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck! Fuck, Leute! Kann man bitte jemand nach vorne kommen? Ich habe ein Riesenproblem. Sind zufällig Lokführer im Zug anwesend? Ja. Wir brauchen einen Lokführer! Ja, ja, das wäre sogar noch lustig gewesen. Nee, aber die meinten dann einfach, aufgrund dessen, weil das halt ein Ersatzzug war, ist die Zugmaschine, also die Fahrmaschine, die ist kaputt. Die Zugmaschine. Ja, also du hast ja quasi. Wie nennt man den Motor eines Zugs? Zugmaschine. Richtig. Nein, also die Firma, also die Lok, die das Ganze zieht. Ah. Die Zugmaschine. Ach so. Genau. Funktioniert da war das. Der in die eine Richtung, die, wo wir eigentlich hätten hin müssen, war quasi defekt. Und dann sind ja. die quasi, haben die es einfach so gemacht, haben sie auch durchgesagt, ey, wir verlassen jetzt Hannover in die, in Anführungsstrichen, falsche Richtung, aber wir fahren quasi um Hannover drumherum, weil nämlich die Lok, weil es ein Ersatzzug ja. ist, nicht funktioniert in die eine Richtung. Und dann dachte der ich, okay. Der Erste, der aus dem Fenster springen wollte, klettert langsam wieder rein. Ja, ich dachte so, okay, alles gut, keiner muss mehr Panik irgendwie schieben, ne? Alles easy, alles super. Und dann, ey, das ist so geil, dann hatte dann einer von denen, die sich auch am lautesten aufgeregt hatten, so, oh, wir fahren wieder falsch raus, wie geht das denn? Der ist übrigens bis nach Dresden durchgefahren. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, dass er Sachse ist, aber gut. Der hat dann telefoniert mit seiner Frau, nehme ich einfach mal an, und hat dann so erzählt, ja, hier, wir fahren jetzt gerade, der hat die ganze Geschichte erzählt und wir fahren jetzt hier quasi wieder hinten raus und ja, lustig, was die einem immer sagen, ne? Sag mal, könntest du nicht mal nachschauen, was da zwischen Hannover oder Braunschweig los ist? Die sagen mit deinem Sicherheit nicht die ganze Wahrheit. Wahrscheinlich ist da wieder einer auf der Schiene dann geklatscht. Und ich nur so, what the fuck? Was geht, also zum einen, ja. Wie, also was für ein Wutbürger muss man sein, damit man auch selbst solche Fakten von einem Zugführer nicht mehr glaubt? Also, was ist da los? Die Zugführer nehmen uns unsere Zugführerjobs weg. Und Gerüchte, vor allem die Gerüchte, die nehmen sie uns auch weg. Nee, keine Ahnung, mich hat das einfach mega aufgeregt, dass er sich da so dermaßen irgendwie aufplustert und aufspielt, wo er dann meint, ja nee, die erzählen einem ja nie die Wahrheit und selbst ja. wenn es so wäre, was interessiert dich das? Das interessiert dich sowas von einem feuchten Furz. Da sind, selbst wenn es so gewesen wäre, ich habe nochmal nachgeguckt, Überraschung, es ist niemand auf der Fahrt oder an dem Abend, Montag auf Dienstag Nacht, irgendwie überfahren worden oder hat sich vom Zug geschmissen oder war ein Unfall oder sonst irgendwie was. Die fucking Zugmaschine in die andere Richtung war einfach kaputt und deswegen sind die wieder aus Hannover raus und haben dann mit einer Schleife drumherum Hannover umfahren und dann ging es einfach weiter. Der hat sich einfach nur aufgeplustert und wollte sich einfach nur wichtig fühlen. Was der geklatscht ist auch ein bisschen, ist nicht sehr nett formuliert von dem. Nee, ne? Nicht so oder richtig. Warst du das jetzt? Hat er schon so gesagt, oder? Ja, also warte, ich hab's mir direkt in mein Pad reingeschrieben. Ich muss mal gucken. Psst, für dein Mikrofon daneben. Sorry, können Sie nochmal wiederholen? Genau, können Sie es mal holen. Nee, geklatscht habe ich jetzt gesagt, aber. Okay. Ja, schade, aber trotzdem einfach nur die Art und Weise, wie er sich darüber quasi aufgeregt hatte. Das ist asozial. Genau, warte, Shop. Und sowas würdest du zum einen gar nicht mitbekommen, wenn du selber Kopfhörer drin hast. Und zum anderen würden die auch nicht so laut dann rumreden, weil die nämlich selber dann Kopfhörer in den Ohren aber haben und Musik hören. Du kannst doch auch einfach Noise-Canceling-Kopfhörer tragen, dann hast du doch auch das Problem. Ja, das Doofe ist, ich hatte also du bist ja deine eigene Welt im Prinzip. Alles richtig. Geht ja durch deine Sinne. Alles richtig, aber ich hatte auch Service-Podcast. South Park gibt's jetzt bei Netflix, hatte ich mir ein paar Folgen runtergeladen. Und die sind halt dann teilweise nicht immer so laut, dass du die anderen Leute nicht mehr hörst. Also die Folge, wenn du Musik hörst, dann ist es deutlicher oder einfacher, andere Leute zu ignorieren, aber wenn du dann irgendwie dir was anguckst oder auch Podcasts hörst, dann kriegst du trotzdem immer was von anderen Leuten so ein bisschen mit. Ah, okay. Und das ist dann halt so das Problem. Und ich glaube, jeder hat irgendwie so eine Geschichte oder ich habe einfach schon so einen Hals, wenn ich in den Zug reingehe und einfach nur andere Leute reden höre. Ich weiß nicht warum. Ja, es regt mich einfach nur auf. Krasse Probleme, Thorsten. Also das ist nicht normal. Ich glaube, da liegt es auch ein bisschen an dir. Ja, vielleicht schon so ein bisschen, aber gut. Dann habe ich das jetzt losgeworden. Kopfhörerpflicht bitte im Zug. Alles raus. Louis C.K. hat mal gesagt, mit dem Problem, ja, wie können wir alle Probleme der Welt lösen? Und da meint er einfach, kill yourself. Wenn du tot bist, hast du auch keine Probleme mehr. Und es ist ja im Prinzip alles aus deiner, es ist ja konstruktivistisch alles, ne? Für mich alle Probleme, die ich habe und die ich irgendwie sehe auch auf dieser Welt, die gehen ja erstmal durch meine Sinne und werden so quasi konstruiert. So, und wenn ich nicht mehr bin, dann sind die Probleme auch nicht mehr im Prinzip. Zumindest nicht für mich. So. Denkst du, das könnte ein richtig guter Anfang für die Langeweile-Podcast-Sekte sein, die nur existiert, damit wir uns irgendwie an irgendeinem Fantasiedatum einfach alle, also damit wir uns das Leben nehmen? Wir können es ausprobieren. Im Leute. Jahr 2069. Ja. Wir gucken mal. Wir schreiben da genaueres. Wir machen da einfach mal einen hier Google-Kalender-Eintrag. Verlinke ich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und dann könnt ihr euch da alle eintragen. Oder wir machen hier so ein Doodle. Ich schlage da ein paar Termine vor Und dann gucken wir mal, wo die meisten Stimmen sich platzieren. Ja, das hört, okay. Ich finde, das hört sich ziemlich gut an. Ich glaube, dann können wir auch jetzt so langsam wirklich dann ins Wochenende übergehen und hier den Langeweile-Podcast ausschalten. Und das könnt ihr auch machen. Die Langeweile-Podcast-Folge ist damit abschließend erörtert oder irgendwie so. Ja, sowas in der Richtung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt fest und flauschig.